Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun ist auch er. Schwarzbraun wär sein Jünger sein, sonst macht er nicht viel her. In dem Zusammenhang. Achtung, Werbung. Jetzt frisch aus der Pressen auf Shellac. Joghurt und seine freidrehenden Milchsäuren. Mit ihrem Debütalbum Demokration für die Nation. Demokration für die Nation, unter anderem mit den Hits Der März ist verkommen, Faschination, Brandstifter und Dummheit schützt die Wähler nicht. Hören wir mal kurz rein. Antrotz hat Bürgerpflicht, dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Dummheit schützt die Wähler nicht, dumm, wie dumm, wie dumm. Demokration für die Nation, jetzt überall was. Was? Jetzt sag einmal, wo gibt's jetzt das genau? Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve 215, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Schwarzbraun, ja, ja. In der Tube hab ich eine Heino-Fassung gesehen, da singt er da drauf. Alles klar, alles bleibt wie es war, ist doch wahr, wie es war, ist doch wunderbar, besser wird's nicht mehr als bisher, fällt uns auch diese Einsicht schwer. Tja. Schwarzbraun ist nicht nur die Haselnuss, schwarzbraun sind auch manche Ansichten. Das schwarzbraune Haselnuss-Liedgut hat er übrigens auch intoniert. Also der Heino. Das lief schon damals TM in meiner Kindheit im Radio. Aus meiner Kindheit, sprich aus dem letzten Jahrhundert, habe ich sogar noch Schellackplatten. Unter anderem auch den Radetzky-Marsch, dies allerdings ohne Mitklatschen und Geseier. Der ist zeitlos und von Strauß. Nicht so der Schellack, denn der ist aus Laus. Genauer gesagt aus den Ausscheidungen der weiblichen Schildläuse, die das Harz zum Schutz ihrer Brut produzieren. Das kratzt man vom Baum und macht daraus heutzutage immer noch Klebemittel, Farben, Lacke, Möbel, Politur, Haarspray und oder schmiert es als Trennüberzugs- und Bindemittel in oder auf Lebensmittel, Medikamente oder Kosmetika. Selbstverständlich nicht deklariert als Schildlaus-Ausscheidung, sondern als E904. Blöd nur, dass bei der Gewinnung manche Laus getötet wird, weshalb Veganer nicht dran knabbern sollten. Auch blöd, dass das Harz recht brüchig ist, obwohl man es mit den Füllstoffen Ruß, Bariumsulfat, Schiefermehl und Baumwollflock verrührt hat. Auch deshalb hat sich die Schellackplatte nicht wirklich durchgesetzt, sondern wurde von Vinyl abgelöst. Dummerweise aber die Denker aus dem letzten Jahrhundert nicht. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun bin ich nicht. Tatsächlich habe ich sogar eine Haselnussallergie. Was will mein Körper mir wohl damit sagen? Tja nun, ungeachtet meines Körpers, liebe Zuhörende, geht wählen. Wenn's euer Recht ist, ist es auch eure Pflicht. Seid nicht dumm, wählt strategisch, denkt nicht klein, sondern behaltet das große Ganze im Blick. Will sagen, überlasst das Land nicht tauben, schwarzbraunen Nüssen. Habe fertig. Das war das Wort zum Freitag. Es sprach der TJ. Weiter im Programm. In Konserve 211 erzählte ich vom PV-Anlagen-Einspeiserückzahlungsgate. Seitdem warte ich auf Post. Auf die werde ich allerdings noch etwas warten müssen, denn in KW 4 erhielt ich eine E-Mail mit dem Hinweis, warum die Rückzahlung noch nicht vorgenommen werden konnte. Die Errichtung der Anlage nebst aller Komponenten lief anmeldetechnisch als Betreibender auf meinen Namen. Mit einer Ausnahme, dem Speicher. Den betreiben namentlich meine Holde und ich. Zumindest steht's so im entsprechenden Formular und das ist das Problem, denn das kann ja nicht sein. Die Anlage läuft auf einen Namen, der Speicher auf zwei. Hallo? Hier ist immerhin Deutschland, da gibt es Vorschriften, bla, dies, das, Ananas. Ich soll denen nun das entsprechende Formular nochmals in geänderter Form zusenden. Ich könnte jetzt meinen Anlagenbauer fragen, ob er das nochmal ausfüllen würde und in meinem Auftrag hinsendet. Ich könnte aber auch meine Kopie suchen, die Holde streichen und das hinsenden. Ich könnte auch den miesen Scan, der der E-Mail anhing, ausdrucken, die Holde streichen, das Ding nochmal scannen und hinsenden. Will sagen, es gäbe für mich jetzt eine Menge Optionen, Lebenszeit zu verschwenden, um meine Holde aus einem Dokument zu tilgen, was aber nichts an den tatsächlichen Gegebenheiten ändern würde. Zumal denen doch egal sein kann, wer da im Formularkopf steht. Was ist denn, wenn ich sterbe? Dann zahlen die Kohle an meine Erben oder müssen dann alle Formulare umgeschrieben werden? Und warum kann denen das nicht egal sein, dass ich einen Speicher habe? Was ich an selbstproduziertem Strom verbrauche, beziehe ich einerseits nicht aus dem Netz und speise es andererseits nicht ein. So what? Und was ist, wenn da irgendwann eine Wallbox drankommt unter meinem Namen und nur unter meinem Namen, ganz wichtig? Darf ich dann nur dann ein Elektroauto anschließen, in dessen Fahrzeugschein nur ich als Halter stehe? Ganz wichtig, für den Fall, dass das Auto in beide Richtungen laden kann, sprich dessen Akku als Speicher dient? Oder wäre das irrelevant, weil es ja ein mobiler Speicher wäre, ungeachtet der Tatsache, dass der gegebenenfalls 6-mal so viel Kapazität hätte als der vorhandene Speicher? Fragen über Fragen. Naja, erstmal diese Kuh vom Eis holen. Wie sich herausstellte, hat das mein Anlagenbauer bereits gemacht. Der stand bei der E-Mail nämlich in CC und mein Grundversorger hat mir per Brief daraufhin schon monatliche Abschlagszahlungen als Gutschrift in Aussicht gestellt. Fehlt halt noch die Rückzahlung, aber dazu müssten die erst einmal meinen Zählerstand kennen. Wo genau ich den eingeben kann, weiß ich allerdings noch nicht. Kommen wir zu was anderem. Beim Sonntagsschrittieren kamen meine Holde und ich geplant an 2 Geocaches vorbei. Obwohl ich nicht viel zu erzählen hatte, hatte ich der Caches wegen das Lavalier-Equipment mitgenommen. Nur für den Fall der Fälle, zumal ich ja die aufnahmetechnisch suboptimale Knisterjacke anhatte. Doch hört selbst. Es ist Sonntag, der 26.01.2025. Ich bin total außer Atem. Ich bin hier bei Vossbruch, Lindler Vossbruch, irgendwo auf dem Berg. Der nächste Berg hinter den Tennisplätzen. Nicht der, wo der Tennisplatz-Cache ist, den... Das ist halt so ein Ding, ich suche da ja nicht mehr, ne? Und jeder andere, der da sucht, der sucht, findet nichts. Kontaktiert dann irgendeinen der Vorfinder, kriegt einen Tipp und findet dann was. Und das geht so fast durch die Bank. Ich will aber keinen fragen. Ja? Also meine Meinung zu der Stelle kennt ihr, die habe ich jetzt breit genug getreten und dann ist da eben für mich nichts. Sehr nervig. Ja, und jetzt laufe ich hier diesen Weg. Nasser, matschiger Wiesenweg. Und hier soll dann wieder so eine Dose sein. Die Holde hat mal auf dem Handy geguckt. Und mit ein bisschen Glück finden wir das Ding ja dann hier. Geht ja wahrscheinlich nicht um einen Kackebeutel oder sowas. Aber gut, deswegen habe ich hier auch nochmal angemacht. Hier liegen viele Blätter auf dem Boden. Wie weit ist noch? 90 Meter. Dann werden die hier wohl nicht auf dem Boden liegen, weil hier einer gefrickelt hat. Also wir sind bald da, aber ich hechel trotzdem. Und ich habe die Knisterjacke an, das werdet ihr wieder hören. In der Sache habe ich da ein Update. Ich war ja gestern beim Frank und zeigt er mir, wie er immer aufnimmt. Und er sagte, er hat sich dieses Lavalier-Mic irgendwie an die Backe geschraubt mit so einem Draht. Und ich dachte immer, okay, hat sich irgendwas gebastelt. Nein, nein, nein. Weit gefehlt, denn es gibt ja von Röde einen extra Drahtbügel dafür in verschiedenen Größen. Ja, das hätte ich mal vorher wissen sollen. Und das ist dann für mich die Alternative zur Knisterjacke, denn ich habe mir den jetzt mal geklickt. Ich konnte ja die Größe vom Frank gestern mal ausprobieren. Und dann kann ich mir das Ding wie so ein Comedian an die Backe machen. Wie heißt der Cashier-Frau? Siehst du Oma Born? Ja, tatsächlich, da oben, man kann von hier da super hingucken. Kein Scheiß. Ha. Also nicht gelogen. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Bitte. Was muss ich machen? Wir sind lesen. Aha. Und dann mitgucken. Okay, ja, dann. Ah, nimm den. Ah, ja. Ja, kommst ran. Vorsicht, Stacheldraht. Mhm. Ah, die Holde friemelt ihn ab. Ich meine, das ist natürlich jetzt wieder geschickt, ne? Jetzt ist ja quasi Winter. So. Und das ist jetzt so ein lustiger Nanö. Und der ist jetzt an der Stelle, da kommt man jetzt ja auch prima dran. Aber die Tage wird die Pflanze, wo man ihn dran findet, also man sieht jetzt schon, dass das den Knospen kriegt und neue Triebe. Und spätestens dann wird das keinen mehr geben mit dem Abfrickeln und dem Suchen. Da wird es nämlich shit. Tja, gut gemeint und so, ne? Wir haben ihn jetzt, wie vielte? Dritte? Vierte? Fünfte? Vierte. Der vierte Platz, wie unangenehm. Nichts mehr mit Treppchen. Schade. Ist aber egal. Darf ich mit Foto 4? Bitte? Hand auf. Moment. Ja, da hat jemand, wohl wie es aussieht, einen 3D-Drucker. Aber das ist ja heutzutage, wer hat den nicht? Das ist so süß. So. Freut mich. Und dann gehen wir jetzt noch an der Tenne vorbei. Bitteschön. An der Tenne vorbei, da muss auch noch irgendwo einer liegen. Und dann zurück nach Vossbruch und dann ist alles schick. Ja, ich habe dann diesen Drahtbügel geklickt. Das ist ja also für so ein Stück in Form gebogenen Federstahl, ne? Den man sich dann über die Ohren hängen kann. Mit einem kleinen Plastinupsi fürs Kabel. Man kann dann vorne das Mikrofon schön in eine passende Halterung stecken und das Kabel am Drahtbügel vorbeiführen und dann hinterm Kopf noch in so eine Klemme tun und dann kann man es von da hinten in einen Hemdkragen leiten oder so, wie auch immer, wo man das Kabel dann eben tragen möchte. Ja, und dann knistert es da halt nicht, außer man hat einen Bart. Es ist ja Federstahl. Da ist die Frage, wie gut man den dann biegen kann. Normalerweise müsste das gehen, dass man den etwas wegbiegt, weil ansonsten, wenn man einen Puschel hat oder so ein Schaumstoffdingsi und das kratzt am Bart, dann wird sich das schlimmer anhören als eine knisternde Jacke. Tja nun, einen Tod muss man ja sterben. Und es sieht natürlich wesentlich alberner aus, wenn man mit einem schwarzen Puschel, also als hätte man dann so eine Langhaarhummel an der Backe, durch den Ort rennt und labert. Da werden einen die Leute schon ein bisschen komisch angucken. Aber hey, hat mich ja noch nie gestört, wenn mich Leute komisch angucken. Insofern. Oder man muss verschämt mal die Hand so an die Backe tun oder wie auch immer. Frau drückt mich in eine bestimmte Richtung. Hier geht's runter zur Tenne, wo der Cache ist. Das ist hier so eine Saufhalle. Hier ist auch schon mal der Lindlarer Teil des Panoramasteigs eröffnet worden irgendwie. Mit großem Bohai, da waren wir damals auch. Ja, Geocaching. Das ist hier immer ganz gut besucht. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass, weil sonntags, ne, fährt man halt hier hin, hat immer auf, kann sich ein Bier in den Kopf knallen und dann fährt man wieder nach Hause. Hier guckt ja keiner. Hier ist ja selten Polizei. Und das würde auch erklären, warum man oben in Vossbruch fast als Fußgänger überfahren wird, weil die Leute dann mit 50 oder 70, mit 40 Zentimetern einem vorbeibrettern. Das lässt sich mit Alkohol erklären. 20. Aber hey, ich, ja. Guck mal, ja. Elstern zwischen den Schafen. Hier sind so ein paar Schafe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Schafe auf einer Weide, die aussieht wie so ein Standardteich, also von der Oberfläche. Zusammengetreten, nur noch spärlich bewachsen. Und zwischen denen laufen Elstern rum. Wahrscheinlich, weil die Schafe auf den Boden treten. Dann denken die Regenwürmer, es hagelt. Und zack, kommen sie raus und die Elstern fressen die dann. Schlau. Überhaupt Rabenvögel sind ja ohnehin schlau. Ich mag die ja. So, wie weit ist noch, Frau? 160. Hui. Mal gucken, da kommt schon das nächste Auto. In erster Linie SUVs hier. Das ist hier eine Restauration, wo du dann auch mit einem Auto, egal in welcher Größe, immer einen Parkplatz kriegst. Ja, also wenn du hier mit so einem, wie heißen die, diese hinten mit Ladefläche, Pickups, Wortfindungsstörung wieder. Ich hatte gestern leckeres Bier. Zack, bist du blöde am nächsten Tag. Du kannst hier mit einem mega Pickup kommen oder findest immer einen Parkplatz. Hier ist immer viel frei. Und auch noch ein großer Weihnachtsstern. Schau mal. Weihnachten ist hier noch nicht vorbei. Die wissen wahrscheinlich nicht, wo sie es hinstellen sollen. Und aus rostigem Blech ein Hirsch und Rehe. Na dann, einen guten Prost oder so. Wir hatten ja mal eine Firmenfeier. Also da war gegrilltes All You Can Eat. Auch Salätchen und so ein Zeug. Und ja, war nett. Einen kleinen Fußmarsch hingemacht. Ja, auch schon wieder ewig her. Weiß nicht, 10, 15 Jahre, keine Ahnung. Hier auf dem Bergischen Panoramasteig, da hängt der Aufkleber. Jetzt sind wir auch fast da, glaube ich, ne? Kann nicht mehr weit sein. Da haben wir dann 2 Dosen gefunden, wenn wir den jetzt finden. Wollen wir mal gucken. Ne? Ja, das tippe ich auch. Also entweder dahinter oder da drin. Gucken wir, ob hier irgendwo so ein dünnes Drähtchen. Ne. Ich guck mal hier einen weiter. Andererseits, wie betreten ist denn das da? Der andere, der wäre vielleicht praktischer. Nö. Ich würde ja den nehmen. Aber warum liegt da sonst dieses Ding? Ja, das ist wieder so ein Geschiss. Machen wir mal mein Handy an. Dabei wäre hier so eine schöne Bank, ne? Man hätte ja auch die Bank nehmen können, aber nein. Ah, klebt Munsi dran. Ja. Dann bist du hier so wieder voll auf dem Präsentierteller und alle luren. Jetzt hat es die Frau wahrscheinlich gleich gefunden, bis ich hier mal irgendwie einen Fix habe. Aber ja, wir gucken mal. So, in der Nähe Karte. Und? 6 Meter. Ja, wo bin ich denn jetzt hier? So, also theoretisch sind wir ja da. Hasse? Gut, Frau hat es gefunden, das ist ja schön. Ich habe hier noch ein kleines Wegkreuz, das sieht auch schön aus. Warte mal. Das kann man dann auch für einen Schritt zurückgehen. Kann man dann auch in ein... Was will der? Bluetooth-Fehlerbehebung Ortungsdienste deaktivieren. Ist ja dumm, oder was? Soll ich jetzt hier über Bluetooth einen Cache suchen, oder wie? Was will dieses Handy von mir? Ach, ist ja auch egal. So, machen wir mal alles aus. Ist die Welt wieder in Ordnung. Bitte? Ich. Ja, weil ich habe es gerade hier so liegen. Ah, du hast es gerade hier so liegen. Dann werde ich mal versuchen, ein Foto zu machen. Das klappt schon irgendwie. Klappt schon. Rundum sind Magnete, das hält schon. Ja, genau. Es ist magnetisch an. Aha. Ja, ich habe irgendwie ein Bild. Ich gucke mal eben, ob man es lesen kann. Ja, schön. Also der Stift, der ist jetzt nicht mehr so der Bringer, ne? Glaube ich. Auch das noch? Igitt. Ja. Kann der Stift nichts für. Ja, da unten, da kommen noch 1000 Leute. Ich bin motorisch nicht so geschickt, was das angeht. Ja, ich mache hier so wie mit dem Teppich, ne? Ja. Man rollt auf dem Boden oder auf dem Daumen. Ich bin gut in so. Das ist ein echtes Nanolog-Buch. Ja, das ist klitschnass. Ein original Nanolog-Buch. Es ist innen drin klitschnass. Ja. Warum? Weil das in so einer typischen Probe ist. Das ist so ein Plaste-Probendings, wo man Teile mit in so eine Zentrifuge tut. So diese Zeug rein, Deckel zuklippen, ab in die Zentrifuge und danach mit der Eppendorf-Pipette das Zeug rausnehmen in den Major-Massenspektrometer und dann weiß man, was im Logbuch steht. So ungefähr, so ein Ding. Nur dummerweise, ja, das Praktische an diesen Dingern ist, wenn der Deckel drauf ist, also man macht die ja nicht bis ganz oben voll, ne? Sondern man macht die ja nur bis so zum Teil voll, wie ich das im Fernsehen immer sehe. Also ich kenne mich damit ja nicht aus. Ne? Also gefährliches Halbwissen aus CSI. So, und dann macht man das halb, dreiviertel voll, macht einen Deckel drauf, steckt das in die Zentrifuge und die Zentrifuge, die dreht ja dann und dann richten sich diese Röhrchen zum Boden hin aus, also zum Röhrchenboden und nicht zum Deckel und die Zentrifugalkraft, die trennt das dann alles herzlich schön. Ja, und dann kommt aber nichts an Deckeln, da kann auch nichts rauslaufen. Also müssen die nicht wasserdicht sein. Das könnte man auch mit einer fucking Filmdose machen. Ne? Die ist nur so breit und dann unten nicht konisch. Und dann ist das doof, wenn sich nur ein bisschen absetzt, dann kommst du mit der Spitze nicht vernünftig dran. Also mit der von der Pipette. Ja, egal. Da hätte man jetzt einen ganz normalen Nano einkleben können, statt dieses bescheuerten Röhrchens. Und dann wäre alles schick gewesen. Aber nein. Und da sind wir wieder bei dem Thema gut gemeint. Tja, schade. Und mit dieser Bombensensation beenden wir diesen Audioschnipsel in Sachen Geocaching und kommen zur mikrofonhaltende Federstahl-Drahtbügelkonstruktion. Wisst ihr Bescheid? Bei nachträglicher Überlegung könnte das Ding allerdings unpraktisch sein, wenn man es gerade nicht trägt. Denn mal eben in die Tasche packt man den Bügel nicht, wenn man ihn nicht verbiegen will. Und in der Originalverpackung passt er nur in eine Hermine Granger Gedächtnistasche oder einen Rucksack. Egal, in Kürze ist Sommer, da brauche ich die Jacke nicht. Aber auch zum Aufräumen oder bei der Gartenarbeit könnte der Bügel hilfreich sein, damit das Mikro nicht an den raschelnden Klamotten hängt und sich das Kabel nicht verheddert. Zumal sich zu Hause die Frage nach dem Aufbewahrungsort nicht stellt. Oder beim Autofahren, damit es nicht so beim Lenken raschelt. Und Lavalieren beim Grillieren oder Kochen hinterlässt nicht nur weniger Spritzer auf der toten Maus, aka Windschutz, sie schmilzt auch nicht auf Brusthöhe vorm Grill. Das alles ungeachtet des Hauptvorteils, dem immer gleichbleibenden Abstand vom Mikro zum Mund. Doch hört selbst. Oder auch nicht, denn gerade eben kam das Teil und tatsächlich hatte ich die korrekte Größe gewählt. Kurz noch etwas nachgebogen und zack, wäre es das jetzt. Naja, theoretisch. Praktisch ist da allerdings wieder ein Luxusproblem, denn der Bügel harmoniert bestens mit dem vorhandenen Mikrofon, für das er auch ausgelobt ist. Gern würde ich da aber das überzählige Mikrofon vom Aufnahmegerät dran machen, was aber aufgrund des größeren Durchmessers nicht passt. Letzteres kann ich aber nicht als universell mitnehmen, weil es einen TRS-Stecker hat, ich fürs Handy aber einen TRRS-Stecker benötige. Selbstverständlich gibt's dafür einen Adapter, der aber aus irgendeinem Grund, ich mutmaße was mit Passform, nicht funktioniert. Andersrum kann ich jedoch mit einem anderen Adapter die TRRS-Mikrofone, die ans Handy passen, am Rekorder anschließen. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als bei Bedarf das Mikro an den Bügel dran zu dengeln oder mir alternativ noch ein Mikro zu kaufen, was ich jetzt auch nicht einsehe. Allerdings gibt es möglicherweise einen Ausweg aus dem Dilemma, den 3D-Drucker. Wenn ich es schaffe, einen Mikroclip zu drucken, in den ich einerseits das dickere Mikrofon clipsen kann und der mit einem schmaleren Ende in den Bügelclip passt, wäre das Problem gelöst. Ich denke, ich mache es zu meinem Projekt und werde berichten. Und dann gibt's auch den Mikrotest mit dem dickeren, dafür geplanten Mikro. Neulich morgens. Das Wetter sollte ganz okay bleiben. Es war nicht mehr so kalt, die letzten Tage hat es immer mal wieder geregnet und Salz auf den Straßen sollte kein Thema mehr sein. Fein, dachte ich, dann kannst du ja nach Wochen mal wieder die Diva ausführen, bevor die sich totsteht. Voller Vorfreude öffnete ich trotz leichtem Niesel die Tore, lauschte dem Klacken der Zentralverriegelung und öffnete die Fahrertür. Sanft empfing mich der Sitz, schmiegte sich an meinen Körper und gab mir Halt, als ich Brems- und Kupplungspedal trat. Dann drückte ich den Startknopf in Erwartung des sonoren Boxerklangs der Serienauspuffrohre. Nach oder mit einem Quietschen erstarb der Anlasser, kaum dass er Strom bekam, während das Radio selig weiterdudelte. Tja, dann hatten die Werkstättler beim letzten Check wohl recht, dass die Batterie möglicherweise nicht mehr die frischeste ist. Ich hatte den Fehler auf die längere Standzeit beim Autohaus geschoben, doch offenbar kommt sie mit wochenlangen Auszeiten gepaart mit Minustemperatur nicht mehr klar. Ich bin dann mit dem Cashmobil zur Arbeit gefahren. Nach Feierabend habe ich die Batterie ausgebaut und die Spannung gemessen. Sie lag bei 11,7 Volt. Während nun eine Quelle bereits von Tiefentladung spricht, geben andere als Grenze 10,8 Volt bzw. 10,5 Volt an. Nichtsdestotrotz habe ich sie an den Lader gehängt. Gut in dem Zusammenhang, dass ich neulich die Werkstatt aufgeräumt hatte. Die ältere Gehörschaft erinnert sich. Wie auch immer soll das Ladegerät eine automatische Funktion haben, die die Bleisulfatierung an den Elektroden auflöst. Naja, wer's glaubt, aber schaden kann's nicht, denn wenn die Batterie ohnehin Fritte ist, who cares? Nach 12 Stunden zeigte das Gerät 14,4 Volt an, war mit dem Ladeprogramm aber noch nicht fertig. Nach 24 Stunden schaute ich nochmal nach. Das Ladeprogramm war abgeschlossen. Daraufhin habe ich das Ladegerät entfernt, die Batterie für gute 12 Stunden ruhen lassen. Das ist wie so ein Steak in Alufolie, wenn du vom Grill genommen hast. Das ist geil. Und danach nochmal die Spannung gemessen. 12,8 Volt. Damit wäre sie nicht nur zu 100% geladen, sondern meines Wissens auch okay. Deshalb habe ich sie wieder eingebaut. Sollte sie bei Zeiten aber nochmal schwächeln, werde ich sie ersetzen. Mutmaßlich bei der nächsten Inspektion. Da ist auch TÜV. Spätestens jedoch vor dem nächsten Winter. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 215 vom 7.2.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. So, das ist jetzt ein kurzer Test. Ich gehe mal eine Runde spazieren in diverse Räume. Das Drucken dieses kleinen Teils hat beim ersten Mal funktioniert. Ich habe mit dem CAD-Programm das Teil gezeichnet, eine Druckdatei draus gemacht und direkt beim ersten Mal hat es geklappt. Ich konnte es sowohl ans Mikro klippen als auch hier an den Bügel. Trägt sich ganz in Ordnung. Ja, und jetzt habe ich das dickere Mikrofon dran. Wenn ich jetzt den Kopf, ich bewege mal den Kopf, man das hört. Das Kabel läuft übers Ohr, geht dann hinten in den Kragen. Ich habe es einfach mal so geführt. Vielleicht kann man das auch anders machen, ich weiß es noch nicht. Aber das ist halt mal was, kleiner Test. Ich habe es euch ja versprochen. Sieht doch gar nicht so schlimm aus. Auf jeden Fall kann man dann auch werkeln, rausgehen, an allem rumgriffeln, hat die Hände frei. Hallo. Langsam tauen die Autos ab. Die Sonne scheint, es ist schön kalt draußen. Windschutzscheibe ist noch richtig dick beeist. Außen, ja, wie gesagt, man kann das so ganz gut tragen, denke ich. Bügel ist auch weit genug vom Bart weg. Ich denke, das lassen wir so. Das war mal drin, drin, reden drin, da wo Hall ist. Und draußen, reden draußen, da wo kein Hall ist. Ich schau mal eben nach der Post. Vielleicht ist ja Post gekommen, das wäre ja mal was. Anzeigenechos da. Quietscht gar nicht so besonders. Aber das Anzeigenecho nehme ich mal raus. Pläne zu Solarparks, verzauberte Rosen, Lenkelnsjacke feiern. Eine Männer, vier Damen, jetzt auch eine gemischte Sitzung. Das haben wir ja gehört, als wir hier ausgestiegen sind. So, ja, was hier alles so steht. Märchen aus aller Welt. Kein Scherz, alles schicki. Und jetzt höre ich mir die ganze Sache mal an, wie das so klingt. Dann habt ihr es auch genauso, wie ich es gehört habe, in dem Sinne. Ich sag mal, bis denne. Ah ne, das sagt ja der Frank immer. Aber der hat ja dann auch so einen Bügel am Ohr. Nur mit einem anderen Mikrofon. Alles klar.